Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden mit raren Konzert- und Studioaufnahmen. Am Mikrofon ist Michael Frank. Manchmal entsteht der Eindruck, dass Musiker und Musikerinnen von Plattenfirmen als bloße Verkaufsagenten angesehen werden. Die Bands sorgen dafür, dass sich ihre Platten verkaufen, wie der Handelsvertreter seine Waren, Waschmittel oder Staubsauger etwa. Der Absatz von so und so viel Einheiten Ware, sprich Platten, rentiert sich oder eben nicht. Unit Shifter wäre dann der schöne englische Business-Term für die Performer. da die Radiostationen mit ihren Playlists immer noch einen gewissen Einfluss auf die Kaufentscheidungen des Publikums haben, ist natürlich die Produktion von Musik wünschenswert, die ins Programm der Mainstream-Sender passt. Radiotauglich könnte man diese Musik nennen, radio-friendly. Das war gerade ein ziemlich bissiger Kommentar zu dieser Domestizierung von Musikern und Musikerinnen auch in der Independent-Szene. Radio-Friendly Unit Shifter heißt der Song. Er erschien in einer Studiofassung auf Nirvanas letztem Studioalbum In Utero 1993. Das gerade war eine Live-Version aus demselben Jahr, mitgeschnitten in Seattle. Sie erschien Mitte der 90er Jahre auf einem Nirvana-Live-Album des luxemburgischen Labels Swinging Pig. Einmal Nirvana live 1993 in Seattle mit einem Track von ihrem damals aktuellen Album In Utero. Kurt Cobain hat zu diesem Song gesagt, er sei von Patrick Süskinds Roman Das Parfüm inspiriert. Abgesehen von ein paar Geschichten von Samuel Beckett hat mich noch kein Buch so berührt. Wahrscheinlich gefällt es mir, weil ich so wählerisch bin, fast ein Hypochonder. Ich esse nur bestimmte Sachen, die auch auf eine bestimmte Art zubereitet sein müssen. Nur zu lesen, wie Exkremente beschrieben werden, bringt mich fast dazu, mir die Nase abzuschneiden. Ich fühle mich genau wie dieser Typ in dem Buch. Manchmal wünsche ich mir, so weit weg von Menschen zu sein, wie nur möglich. Soweit Kurt Cobain über Patrick Süskinds Parfüm und den Nirvana-Song Scentless Apprentice. Ende 1978 spielte John Cale 4 Abende hintereinander im Club CBGBs in New York. Außer einer EP 1977 mit 3 Songs hat es keine neuen Platten mehr von John Cale gegeben seit seinem Album Helen of Troy, und die Platte erschien 1975. Der Ex-Velvet Undergrounder hatte viel in Europa getourt und unter anderem das Debütalbum von Patti Smith produziert. Die gelegentlichen Gigs in New York hatten das ihre für seine Reputation getan. Die Erwartungen waren also ziemlich hoch, als John Cale und Band am 28. Dezember 1978 den ersten Gig von Fion spielte. Ein Zeitgenosse erinnerte sich daran, dass die Band damals nur schwarz und weiß trug. Cale selber trat in schwarzer Lederhose und weißem Hemd auf, seine Gesangspartnerin Judy Nylon ähnlich, nur mit einem weißen Spitzenkorsett als Oberteil. Der höllische Leadgitarrist war Ritchie Fiegler. Und von diesem ersten der vier Konzerte im New Yorker CBGBs gab's gerade den Song Helen of Troy. Die Aufnahmen aus dem CBGBs erschienen 1991 als Kassette mit Cales Einverständnis bei Reach Out International Records in kleiner Auflage. Mir ist erinnerlich, dass sie vor einigen Jahren auch in CD-Form kurz erhältlich war. Even Cowgirls Get the Blues heißt die Kassette von John Cale. Um rare Konzert- und Studioaufnahmen geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Night before I go to sleep, and a ticket win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Even I before I raise my head, see those dollar bills swirling around my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money by you, things you never had. Seltene Konzert- und Studioaufnahmen geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade die Patti Smith Group mit Free Money, einem Song vom 75er Debütalbum Horses. Die Live-Version, die gerade zu hören war, ist leider nicht datiert, muss aber in der zweiten Hälfte der 70er Jahre mitgeschnitten worden sein. Sie erschien als einer der Bonustracks auf einer Live-CD mit einem Pariser Konzert aus dem Jahr 1978. Die italienische Firma Golden Stars veröffentlichte die Aufnahme 1990. Die All-Girl-Group The Slits am 17. April 1978 in einem Studio der Londoner BBC. So Tough heißt der Song. The Slits waren Anfang 1977 gegründet worden, spielten dann schon im Frühling desselben Jahres als Vorgruppe von The Clash in der Trio-Formation. Erst 1979 erschien die erste Platte von The Slits, vorher hatten sie aber schon zweimal die Ehre gehabt, für die Radiosendung von DJ John Peel zwei Studio-Sessions aufzunehmen, im September 1977 und eben im April 78. Anfang 1982 trennten sich The Slits, ein halbes Jahr zuvor war ihr drittes Album erschienen, The Return of the Giant Slits, und zeitgleich ging sie auch noch einmal für John Peels Radiosendung in die BBC-Studios. Diesmal in größerer Besetzung mit Steve Beresford Keyboards und Bruce Smith Drums und mit einer damals 17-jährigen Nene Cherry als Background-Sängerin. We'll be right back. Seltene Studio- und Live-Aufnahmen gibt's heute nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade ein erster längerer Ausflug in tranceartige Grooves. Die Slits waren das nochmal, zwei Tracks gingen da ineinander über. Earthbeat und Wedding Song, aufgenommen am 12. Oktober 1981 in einem Studio der Londoner BBC. The Slits waren damals nicht mehr die wilde, ungeschliffene Punkband der Jahre 1977-78. Ihre Dub-Rhythmen und Worldbeats der späten Phase gab's aber leider nur sehr kurz. Anfang 1982 gingen The Slits auseinander. Die Songs von drei verschiedenen John Peel-Sessions der Slits erschienen 1998 bei dem englischen Label Strange Fruit. Thank you. 1977 zu hören, die letzten 9 Minuten einer 16-minütigen Version der Nummer Pinch, einem Track, der in einer Studioversion auf dem 72er Album Ege Bamyasi zu finden ist. Diese Version wurde laut CD-Cover am 4. März 1977 in Aston, Großbritannien, mitgeschnitten. Ende Mai desselben Jahres, also 1977, spielte Kane in Lissabon dann schon den letzten gemeinsamen Gig unter diesem Namen, aber bei anderen Projekten half man sich gern immer wieder. Kane waren live ziemlich unberechenbar. Kein Wunder, ein Großteil ihrer Musik wurde im Moment spontan improvisiert. Auch in der Spätphase gab es immer noch diese magischen Momente. Und mit so einem sollte eben auch noch einmal an Michael Karoli erinnert werden, Der Gitarrist von Can starb letzten November an den Folgen von Krebs. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde mit seltenen Studio- und Konzertaufnahmen. Musik, die vor etwa 2 Jahren in New York aufgenommen wurde, am 10. Februar 2000 im Bowery Ballroom. Patti Smith mit dem Titelstück ihrer letzten Studioplatte Gung Ho. Gung Ho ist ein Begriff aus der chinesischen Sprache. Er bedeutet wortwörtlich so viel wie zusammenarbeiten. Erstaunlicherweise tauchte der Begriff dann als Slogan einer Marineeinheit des Lieutenant Colonel Carlson auf im Zweiten Weltkrieg. Und als heute gebräuchliche Bedeutung des Adjektivs Gung-Ho notiert ein Lexikon enthusiastisch kurativ auf eine ungezügelte, oft naive Art. Patti Smiths Song Gung-Ho handelt von einem jungen Vietnamesen, der angesichts des Elends um ihn herum zu einem Revolutionär wird, gegen, wie es im Song heißt, Kolonialismus und Imperialismus. Patti Smith spricht von der Schönheit des Landes und von den Taifunen und dem brennenden Dschungel. Die Ideale des Revolutionärs leben nach seinem Tod in seinen Anhängern weiter, heißt es gegen Ende, und dann wendet sich das Blatt plötzlich. Patti Smith singt die Zeilen: Es erhebt sich die Frage, ob er zu seinem Wort stand, ob er ein guter Mensch war. Denn sein Bild erfüllt das Herz der Menschen im Süden mit nichts als Bitterkeit. Patti Smiths Song endet mit den Zeilen: Lass das Rad der Geschichte sich noch einmal drehen, gib mir noch eine Revolution. Patti Smith, Gung Ho. Any The people the swollen heart weeps and stopped beating, and the wheel kept turning, and the people died, and the people cried, but they walk a free soil, they walk independently, walk independently. And